SWR 2 Tandem. Paul Prowsky ist Privatdetektiv aus Berlin-Neukölln und der Held unseres Hörspiels, von dem wir heute den zweiten Teil senden. Aber keine Sorge, wenn Sie den ersten Teil verpasst haben, kommen Sie trotzdem noch mit. Denn gleich gibt es einen Schnelldurchlauf durch den ersten Teil, der unseren Held und seine weibliche Begleitung bis ins Zentrum des Bösen führt, wo er den Befugten trifft. Paul Prowsky und die Monotonie des Jä-Jä-Jä, Teil 2 von Christian Berner und Frank Schültke. Guten Tag, das ist der Anrufbeantworter von Paul Prowsky, private Ermittlung. Hallo Herr Prowsky. Hier spricht Samantha Schnürhahn. Finden Sie den Befugten und bringen Sie mir, was ihm gehört. Ich hatte keine Ahnung, wer der Befugte war und wo ich ihn suchen sollte. Und dann hatte ich mal auch noch irgendwie in der Vergangenheit geflippert. Ja, können Sie nicht lesen? Sie werden platziert. Leider war ich in der Zone gelandet. Und da habe ich dann so eine Hippie-Braut kennengelernt, die von der Stasi gesucht wurde. Gib Gas, Sie sind hinter uns. Nachher fanden wir uns festgeschnallt in einem unterirdischen Versuchslabor wieder. Überall standen so Kugelfernseher und Eiersessel rum. In der Mitte stand eine riesige Lavalampe mit Schläuche dran. Und da drin war eine Jurke, die einen Bauchtanz machte. Wir sind im Zentrum des Bösen. Meine Damen und Herren, der Befugte. Slowfox ist der Killer. Aus dem Boden fuhr eine silberne Säule. Und obendruf saß ein Meerschweinchen mit Pudelmütze, das auf einer Heimeule spielte. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Der Befugte bist du. Weh mir, ich bin durchschaut. Und, wie gefällt euch die Einrichtung? Vorsicht, er verträgt keine Kritik. Nee, das kommt alles voll euanisch. Nur das mit der Joker habe ich noch nicht ganz kapiert. Eine kinetische Plastik aus meiner ambivalenten Serie. Die fleischfressende Spreewaldgurke. Superbad. Ernährt sich von Vegetariern. Kuhu, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es etwa schon wieder Fütterungszeit? Fütterungssequenz aktiviert. Alle tanzen mit. Im Lipsick-Schritt. Im Lipsick-Schritt. Er will die Menschheit vernichten. Uns auch, oder was? Schnickschnack. Die Menschheit ist sekundär. Es geht um ästhetische Lösungen. Na, dann können wir ja jetzt sehen. Einst durchwanderte ich den Irrgarten der Zerstörung. Doch dann entdeckte ich das Kreative in mir. Die wahre Kunst liegt in der Verunstaltung. Also schuf ich die Werkstatt der Hässlichkeit. Das DDR. Das? Das drastische Deformationspandemonium. Aber dann müsste doch DDP heißen. Oh, Scheiße. Whatever. Ich werde die Gegenwart in einem Ozean der Ödnis ertränken. Ist immer gut, wenn man ein Ziel hat. Ich werde mit einer Gießkanne randvoll mit dem Sud der Scheußlichkeit die Beete der Unschuld. Klar, klar. Aber wie geht das von der Umsetzung her? Das DDR ist mein Geschmacksmuster. Kapierst du, was der da faselt? Er will alles verhunzen. Hässlichkeit hat viele Gesichter. Wollt ihr sehen, wo sie überall steckt? Menschenskind, macht alle mit. Ich hab noch so manchen Serviervorschlag in meinem Portfolio. Lasst uns Carina in Kompetenzzentren trinken, lasst uns die Menschen mit Kitty Fix schminken, lasst uns mit Delikatschinken in der Diskurslandschaft winken. Könnte man auch mal machen. Hui, das ist wie Streugammatox in der Vorratsbox, wie Kuschelsex mit Delitex, eine Döbelnamixette. Und er hat das ganze Zeug erfunden, oder was? Er hat auch die Voucher-Gastronomie entwickelt. Donnerwetter, der Kerl ist überall. Was passiert denn jetzt hier, Schönheit? Nun, bevor ich eure Erbsenhirne verdampfe, werde ich euch in die Funktionsweise dieser Maschine einweihen. Meine Damen und Herren, das Meisengeiger Enhance-Oton. Ich werde das DDR zu einem globalen Verkaufsschlager machen. Das klappt nicht. Woher willst du das wissen? Alles, was man braucht, ist eine Armee von Vertretern. Seht! Hey, Chiquita, glaub mir, ob wir erst ficken oder erst ein Durchziehen. Das ist im kosmischen Flow nur scheißegal. Hauptsache die Vibes grooven mellow. Jetzt flugst die Phase gedreht? Kau dich voll. Dann flinkt die Produktpalette implementiert. Wege rein nach dem Garten voll. Und fix die Kommunikation kalibriert. Einfach mal das Fernseh- und Radio-Kombinationsgerät Claudia im ansprechenden Wurzelholzgehäuse aus dem VEB-Sternradio für schlappe 300 Eier reinziehen. Seht ihr? Meine Avantgarde steht parat. Kein Problem. Das handelsvertretende Invasionspersonal wird für eine weltweite Exportoffensive sorgen. Handelswat? Das handelsvertretende Invasionspersonal. Kurz Hippies. Ich bin nur ein Klon aus der Retorte. Aber ein Schnucklier. Wir werden niemals zur Drückerkolonne deines Schweinesystems. Der Außendienst bietet tolle Perspektiven. Wir reißen einfach den ganzen Marktplatz ab und ersetzen alles durch massive Betonquader. Es kommt voll optisch, Herr Senator. Es wird grassieren und alles planieren. Es wird schwären und sich vermehren über die ganze Welt. Das DDR. Und das Beste? Auf allen Kanälen Pitti Platsch. Tag, ihr Fernsehkrieger. Die Tagesthemen. Platsch, Quatsch. Hauptsache, meine Ex funkt mir nicht wieder dazwischen. Die Alte stalkt mich schon seit dem Mittelalter. Ja, das kenn ich. Scheiß Hexenverfolgung. Man kann nicht mit die Bräute, man kann ohne ohne. Da hast du verdammt recht. Macht er jetzt hier auf Kumpel oder was? Er vernichtet uns doch eh gleich. Harry, das hätte ich fast vergessen. Na super. Horst, Günther, kommt ihr mal bitte. Mein Schwager hat da letztens einen Korpfen rausgezogen, du. Der hatte gut und gerne 40 Pfunde, der Mistkerl. Ja. Zweimal Vollwäsche mit Weichspüler. Können wir das nicht irgendwie anders regeln? Nieder mit dem Nagetier. Oh, das sind ganz harmlose Wawa-Wellen. Eine klitzekleine Keksbestrahlung und schwupps, reiht ihr euch ein ins Heer der Hippie-Klone. Und jetzt entschuldigt mich, ich muss zur Dokumenta. Und heute Abend gibt's Kettwurst vom Grill. So haben wir gut für die Kinder, weißt du? Energieniveau konstant. Hypno-Vortex aktiviert. 3, 2, 1. Und weg ist der Heinz. Na gut, dann bis Montag. Tunnel 3 bitte öffnen. Mach's gut, Horst. Ja, ja. Grüße an Uschi. Verdammte Scheißkarre! Hier ist die aktuelle Kamera mit Nachrichten. Laut Mitteilung des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands haben Wissenschaftler der Forschungsgruppe Ernst Dubinsky erkannt, dass MOVOMA, die unersättliche Zerstörungsmaschine der Westregierung, immer größere Mengen mineralischer Stoffe benötigt, um ihr Fortbestehen zu sichern. Der Vorsitzende des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik, Walter Ulbricht, dementierte Gerüchte, wonach MOVOMA bereits Teile des antifaschistischen Schutzwalds verzehrt habe. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu essen. Der Meisenstrahler brezelte direkt auf meine Rübe. Mein Gehirn fühlte sich an wie Toast Hawaii. Kurz bevor ich auf einer Blumenwiese ins Wunderland surfte, bemerkte ich die Spiegelkraft meiner Glatze. Ich lenkte die Wawa-Strahlen auf Foxys Fessel. Ich bin frei. Halt durch, Browski. Wann geht denn der Zug nach Kathmandu? Mach doch auf. Ich nehm noch ein Gedeck und zwei Buletten. Oh Mensch, Browski. Ich dachte schon. Warten. Einer von diesen Knöpfen muss den Ausgang öffnen. Lass mal Old Paula ran. Vorsicht. Der Grüne ist es. Automatische Selbstzerstörung in 60 Sekunden. Mann, Browski. Also doch der Rote. Lass mich mal. Alle Türen geöffnet. Das war ja klar. Oh Mann, ich fühle mich frei. Oh yeah. andere Seite durchbrechen. Lasst uns irgendwo hintrampen. Aber erst noch einen durchrauchen. Das unterirdische Labyrinth lag vor mir wie ein Falkplan. Hier, links, schnell. Aua. Oh, scheiße, Mensch. Vor dem Ausgang gab's einen Stau, weil alles voller Hippies waren, die sich gegenseitig Pudelmützen über die Rübe zogen. Die Freaks hatten die Garderobe von dem Schwein aufgebrochen. Hier, Bruder, steht dir. Was zum... Sterne und Streifen, Mann. Groovy. Ihr Idioten, wir müssen hier raus. Selbstzerstörung in 10 Sekunden. Mit der Druckwelle als Anschub rannten wir über das Betriebsgelände. Es regnete Ziegelsteine. Auf einem Feld stand ein Rossia-Mähdrescher. Ich fuhr mit Foxy dem Sonnenuntergang entgegen, während die Hippies aus dem Labor barfuß durch die Landschaft tanzten. Peace. Ich dachte an die Sprallos, die einem in der Hasenheide immer mit ihrem Getrommel auf die Nüsse gehen. Oder du kannst nicht auf die Tube drücken, weil sie an der Ampel jonglieren müssen. War das alles meine Schuld? Hatte sich ein Kreis geschlossen, den man lieber aufgelassen hätte? Der Vorteil von diesen Landmaschinen ist ja, dass du immer geradeaus fahren kannst. Südlich von Herzsprung flog uns die Abladeschnecke um die Ohren. Ach, guck mal, das Häuschen. Oh, wie romantisch. Wir machten es uns in einer Datsche am Rosinsee gemütlich. Das bestimmte Klo. So. Wo war man stehen geblieben? Blutfontänen ergossen sich auf dem weißen Marmorfußboden. Die doppelköpfige Bestie erhob ihre Stimme. Dan Baxter, Hermann van Graven, ihr seid nun Dämonen und für immer meine Diener. Bravo, der Bichterin! Brachte der kopflose Körper van Ravens hervor, während das Blut aus seinem Hals stumpf gurgelte. Krass. Wortlos verwandelte sich die zwieköpfige Eidechse zurück in die schwarzhaarige Herrin von Schloss Bronkenfels und stieg in hohen Stiefeln von ihren Knochenthron. Heute mache ich uns Stechapfelsuppe. Foxy sammelte Kräuter für das Abendessen. Und ich sag immer, wenn irgendwo ein Gewehr an der Wand hängt, muss auch damit geschossen werden. Ich kümmere mich mal ums Hauptgericht. Heute gibt's Fliegenpilz-Omeletten. Ist gut, bis gleich. Heute mache ich mal Bilsenkrauttaschen mit Tollkirschensalat. Bin sofort wieder da. Ach Mensch, ist das schön hier. Foxy? Browski? Woher kommt eigentlich immer diese Hippie-Musik? Ist eine Nebenwirkung von der Bestrahlung. Was? Dir wächst ein Jimmy unter der Mütze. So weit kommt's doch, Freundchen. Runter von meiner Rübe. Geh ab, Mensch. Ja. Mann, Browski, sei nicht so grau. Was auf meiner Glatze abgeht, bestimmt ich. Verdammt nochmal. Der Kerl ist festgewachsen. Na also, geht doch. Yeah, yeah, cool. Das Monstrum von Magdeburg ist tot. Ingenieuren des VEB-Kombinat Robotron ist es in letzter Sekunde gelungen, den Walter Z3 Kampfautomaten zu konstruieren und Movoma durch die Monotonie des Je-Je-Je zu vernichten. Herr Mabrowski, ich habe ein neues Lied komponiert. Ich habe schon mal den Grill angeschmissen. Hallo, ich lieb dich, sag mir mal deinen Namen. Entschuldigung, das erinnert mich voll an die Grill-Sessions am Maybachufer mit Günni und wie hieß nochmal der andere? Die Erinnerung ist wie eine Sternschnuppe, die beim Eintritt in das Bewusstsein verglüht. Ja, das auch. Aber ich frag mal schon die ganze Zeit, Wieso ist eigentlich immer, wenn ich die Augen zumache, der Himmel rosa? Excuse me, while I kiss the sky. Ich meine, eigentlich müsste er doch weg sein. Das ist die Farbe deiner inneren Orchidee. Ein Symbol für die Verschmelzung von Yoni und Lingam. Ich meine, vielleicht ist das der wahre Himmel. Und wenn ich die Augen zumache, dann sind sie in Wirklichkeit offen. Und offen, wenn sie zu sind. Verstehst du? Komm noch mal her, Browski. Das Ding ist nur, wenn ich die Augen aufmache, dann sehe ich riesige Fritten auf dem See tanzen. Na. Browski? Foxy? Ich bin schwanger. Verstehe. Ich bin gleich wieder da. Eigentlich wollte ich nur Zigaretten holen. Aber unterwegs kam ich irgendwie ins Grübeln. Vielleicht hätte ich doch nicht am Vergaser fummeln sollen. Die Chore wurde immer enger. Ich rasierte die Büsche und sah schwarz. Sag mal, der Drummer von Cinderella, ne? Das ist doch der Einarmige, oder? Nee, das war der von der Flappert. Ah, stimmt, ja. Und der hatte noch so ein besonderes Schlagzeug. Ja, von der NASA. Ja. Ich störe nur ungern, aber ich suche meinen Freund Paul Borowski. Er ist drüben am Flipper. Hallo. Willkommen zu Hause, Paul Borowski. Alter, hat ich einen schrägen Traum. Sie haben eine schicke Pudelmütze. Darf ich mal sehen? Ey, das ist meine. Gib mir die Mütze. Ja, schon gut. So ist es brav. Mann, Borowski, du hast den Flipper geschrotet. Andi, ist das schön, dich zu sehen. Alter, ich hatte ihn gerade repariert gehabt. Du glaubst nicht, was mir passiert ist. Vorhin hat sie jedenfalls noch keine Glatze. Anastasius Matzinger, dank dieses Zaubers gebiete ich über dich. 30 brunzende Strunzen plotzen, ätzend krätzende Borkenprotzen. Warte mal, können Sie das nicht zu Hause machen? Eselspisse, Krötengrütze und des Teufels Pudelmütze. Ja, grüß Gott. Ich hätte gerne einen Erdbeer-Chili-Frappuccino. Wer ist es dann? Gut, dann gibst du mir heute einen Eiskaffee, aber kein Schokostreusel, gell? Matzinger, für diese Frechheit wirst du büßen. Reden Sie mit mir? Schluss mit dem Theater, komm raus, du Schwein. Passt schon, heute Hex. Wenn's dann Davy nennst, kommt der Grenzig. Hallo, Sam. Matzinger. Mach's bitte kurz, ich bin gerade Artist in Residence auf Schloss Böblingen. Na und? Naja, da herrscht Anwesenheitspflicht. Sieh endlich ein, dass du mir nicht entkommen kannst. Vergiss nicht, dass ich der Fürst der Finsternis bin. Also? Naja, der Antichrist ist er. Der Leibhaftige? Der Buchsbeinige. Klar, der Spaltehuf. Also nicht der Bofrostmann von Bad Bergzabern. Der Bofrostmann von... Ja? Bad Bergzabern? Klaus? Wollen wir jetzt hier Faxen machen oder Klartext reden? Okay, dann erklär mir doch mal, wieso du seit unserem kleinen Techtelmechtel meine Arbeit sabotierst. Weil du einsehen musst, dass du ohne mich nur ein böses kleines Schweinchen bist. Ich bin immer noch der Befugte. Es ist an der Zeit, deine Befugnis in kompetente Hände zu legen. So kompetent wie dein albernes Schrottmonster? Movoma war ein Kunstwerk. Und du hast es zerstört. Ein Käsecracker für meinen Walter Z3. Aber mein Agent hat deine Zentrale gesprengt. Scheiß drauf. Ich hab schon ein besseres Projekt. Codename IKEA. Du wirst brennen, Matzinger. Oh! Weh mir, ich bin verloren. Fahr zur Hölle. Nimm das, Schlampe. Sag mal, Andi, ich hab irgendwie das Gefühl, die Slingshots sind ausgeleiert. Was? Na, wenn man den Sternenbumper dreimal trifft, müssen da nicht die Targets an der Seite leuchten? Nee, das schießt sie jetzt vor der Otle. Baxter, Van Raven, Dämonen der Unterwelt, eins, vorbei. Aber neulich hatte ich 5-mal getroffen und die Gates waren offen. Kann ich sein. Habe ich alles mit dem Multimeter durchgemacht. Dämonen vernichtet ihn. Verpisst euch, ihr Schwuchtel. Was mich umgedacht, bei dem Freispiel wird der Nocker nicht angezogen. Die Spule ist okay. Ich muss mal die Verbindung zum Gelenk auseinandernehmen und putzen. Na gut, du hast es so gewollt. Nein, nicht die Hymne. Hör auf, bitte. Take das ist Tierquälerei. To the magic of the moment. On a glory night. Ich kann nicht mehr. Where the children of tomorrow. Es freut mich, dass du so zu dir stehen kannst. Ich hab solche Kopfschmerzen. Du musst das jetzt einfach zulassen. Weißt du, manchmal bin ich müde. Du, das verstehe ich total. Immer muss man böse sein und so tun, als ob man alles im Griff hätte. Vielleicht war der Job einfach eine Nummer zu groß für dich. Hm? Wie meinst du denn das? Hier, guck mal. Ist das nicht eine hübsche Residenz? Oh. Ist der aus Gold? Sieh mal, das Rad dreht sich. So, das heißt, der Container mit dem Warzenhaar konnte ich schon erstickt im Hafen fest. Dann holt ihn da raus, ihr Hohlbirn. Biggie. Na super. Das hätte ich mir ja denken können, Browski. Mäuseken, was bin ich froh. Hör mal, ich brauch den Wohnungsschlüssel. Klar, ich wollte eh gerade. Nee, so läuft das nicht. Ich hab mir das jetzt lange genug reingezogen mit dir. Mein Business geht durch die Decke. Da brauch ich keinen Klotz am Bein. Was soll denn das heißen? Soll ich übersetzen? Dein Gerümpel kannst du im Self-Storage abholen. Aber... Und wenn du Kohle für eine Perücke brauchst, in meiner Versandabteilung ist gerade was frei. Kartons falten. Ein Mann muss wissen, wann es Zeit ist zu gehen. Wir hatten uns einfach auseinandergelebt. Also fischte ich meine Pudelmütze aus dem Zauberkessel und sagte beim Abschied leise Tschüssikowski. Vor der Tür stand die verbeulte MZ... und schien mir was zu flüstern. Etwas Besseres als die Wirklichkeit finden wir überall. Ich dachte mir, auf nach überall. Leider kreuzte Höhe Fulda Straße ein Lastwagen mit der Aufschrift Hippe Schrippe die Fahrbahn. Ich überquerte den Mittelstreifen und durchschlug die Tür von Uschis Telebingo. Ich wunderte mich noch, weil der Laden doch eigentlich dicht gemacht hatte. Und tatsächlich... Ich raste in ein schwarzes Loch. Das Schwarz war von einer unvorstellbaren Schwärze. Man sah quasi nichts. Plötzlich tauchte im Lichtkegel meines Scheinwerfers ein Schild auf. Autobahnraststätte Gütersloh. Fahr ich mal runter. Ist hier noch frei? Browski, du hast dich überhaupt nicht verändert. Kennen wir uns? Meine Freunde nennen mich Foxy. Ich kannte mal eine, aber die war viel jünger. Hallo, ich nehme eine Curry, bitte. Ja, können Sie nicht lesen? Selbstbedienung. Was ist denn das für ein Laden? Die vierte Stufe der Erleuchtung, Browski. Du bist in Nirvana. So sieht es also aus. Ich bin übrigens deine Mutter. Und ich bin die Oma von Angus Young. Aber nein, du wurdest vor 40 Jahren an einem kleinen See bei Herzsprung gezeugt. Nee, ich bin kein Ossi. Es war der Sommer der Liebe. Das war ich nicht. Du hast dich vor der Geburt dessen, der du geworden bist, aus dem Staub gemacht. Ich komme mir so oft vor. Ich bin dann mit dir nach Tibet getrennt. Doch auf dem Weg dorthin wurdest du mir vom Yeti geraubt. Was denn für ein Yeti? Ich habe ihm längst verziehen. Danke, Foxy. Weißt du, es tut mir auch leid, Paulchen. Wir hatten echt eine prima Zeit zusammen. Du hast jeden Abend auf meinem Schoß gesessen und ich hab dir Yogi-Bär und Yaki-Doodle vorgelesen, während draußen die Schneeflocken tanzten. Deswegen hatte ich früher immer von so einem weißen Riesen im Flocati-Anzug getrönt. Aber dann kam das Angebot vom Disneyland. Luftballons verteilen, das war schon immer mein Traum. Der Abschied fiel mir auch echt nicht leicht. Aber diese Ethnologen aus Berlin haben mir versprochen, dass sie dich gut behandeln. Von wegen, die Sprallos. Nachdem die den Wilden entdeckt hatten, der in der Hasenheide von Enten großgezogen wurde, haben die mich links liegen lassen. Voll gemein. Bist du nun bereit, der Wahrheit ins Auge zu sehen? Mal sehen. Wenn ich das alles richtig verstehe, dann hab ich mal quasi selbst gezeugt und bin jetzt mein eigener Vater. So ist es, mein Sohn. Und wieso hebst mich da nicht zweimal? Du hast zu dir selbst gefunden. Aber was ich nicht verstehe, wieso war ich denn schon da, bevor ich mal selber gezeugt hab? Frag doch Gott. Da hinten ist das Telefon. Gut, der müsste es ja wissen. Also du meinst Red Lightning im dritten Rennen. Danke für den Tipp. Darf ich mal? Red Lightning, wer hätte das gedacht? Hallo, spreche ich mit Gott? Sag mal, wie ist denn das eigentlich? Wer war denn zuerst da? Der Zonenbrowski oder Icke? Wie jetzt? Aber ich kann doch nie gleichzeitig der Flipper und die Kugel sein, mal bildlich gesprochen. Was für eine Faltigkeit. Ach so. Aha. Verstehe. Nee, ist klar. Na denn, schönes Wochenende. Es ist erstaunlich, dass der Dalai Lama das zu Groucho Marx gesagt hat. Ah. Ich wusste nicht, was du trinkst, Paulchen. Ich hab dir ein Mangolassi geholt. Auweia. Sagt mal, Jungs, was haltet ihr von einem kleinen Ausflug? Wollen wir machen? Oh ja. Du hast doch noch die MZ, oder? Steht draußen. Och echt? Darf ich fahren? Klar, Alter. Juhu. Und wir zwei hinten drauf. Festhalten. Endlich schön das Universum ist. Wenn ich nicht zu mir selbst gefunden hätte, dann hätte ich schon noch ein paar Fragen. Was denn so, Paulchen? Na zum Beispiel, warum gibt es eigentlich immer irgendwas? Wie meinst du denn das? Naja, es könnte auch mal eine Zeit lang nichts geben. Aber davon würde man ja gar nichts merken. Kann es nicht sein, dass das Sein und das Nichts irgendwie zwei Seiten von demselben Pfannkuchen sind? Ich spüre die Anziehungskraft von Electric Ladyland. What's a lady? Kick an, das ist doch... Hi, Jimmy! Wie schön das Universum ist. Ich glaub, das hast du eben schon mal gesagt. Alles wiederholt sich im Kreislauf des Kosmos. Das hast du schön gesagt, Foxy. Oh, das riecht hier nach... Wir nähern uns der Currywolke. Man sieht nur mit der Nase gut. Können wir da mal anhalten? Paul Browski und die Monotonie des Jä, Jä, Jä. Teil 2. Von Christian Berner und Frank Schültke. Mit Stefan Kaminski in allen Rollen. Regie und Produktion, die Autoren für den SWR 2014. Redaktion Katrin Zipse.